Die Dichterin aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Dichterin. Dass du bunte, hexenhafte Holde deinen Mund wie auf dich selber richtest und von Haar bis Nerven wie aus Golde diesen Glanz, statt ihn zu leben, dichtest. Deiner weißen Adern Schuss, geladen mit nicht anderer als der andern Spannung, löst sich nur zu reicher Worte Schwaden. Ich gewinne nichts, wie in Entmannung. Also bist du, nur an dich Geschmiegte, meinem Wunsche fein berührt zu werden, schmerzlich, wie der weibischen Gebärden, Übernähe, die mich sonst bekriegte. Traumhaft bleibt die mit mir gleichgewiegte. Ende von Die Dichterin, gelesen von Sonja.